Volk hat ein Degree mit den Römern bestanden. Das deutsche Volk hat die Völkerwanderung bestanden. Das Volk hat dann später die napoleonischen Kriege, die Freiheitskriege, das hat einen Weltkrieg bestanden. Es war die Revolution, es wird auch.